Na komm schon, Harry. Ist nicht so schlimm. Es wird noch schlimmer, Lloyd. Mein wellensinnig Petey, der ist tot. Ich hab den ganz oft gesehen. Wie ist das passiert? Ihm ist der Kopf abgefallen. Ja, er war aber auch schon alt. Das ist dieser Film, wo man immer sagt, ne, die haben wir 10, 20, 30 Mal gesehen und das habe ich auch gemacht. Hier hast du noch $25 aufgetrieben. Ich habe noch was verkauft. An Billy von nebenan. An den blinden Jungen? War der erste Film, der sich über sämtliche Konventionen hinweggesetzt hat. Du hast tatsächlich meinen toten Wellensittich an den blinden Jungen verkauft? Mein Name ist Hinak Schönemann, ich bin Schauspieler und mein Klassiker ist der Film Dumm Dümmer mit Jim Carrey. Lloyd, Petey hat er nicht mal mehr im Kopf. Ich hab ihn wieder hingekriegt. Der vermeintlich mit irgendwelchen billigen Slapsticks hübscher Vogel, so dermaßen in mein Herz gespielt hat, weil er so für mich so wahrhaftig ist. Also viele Leute sagen oder haben gesagt, diesen Film, ach, der ist doch doof, der ist doch nur albern und so weiter. Aber der Film geht für mich so tief. Ich hab die Nase voll davon, ein Niemand zu sein. Und am allermeisten habe ich die Nase voll davon, niemanden zu haben. Okay, Leute. Er zeigt überspitzt, also Jim Carrey in seiner Rolle, zeigt überspitzt, wie die Menschen sind. Hm? Ich kaufe noch schnell was ein. Okay, aber kauf bloß das Wichtigste, das ist unsere letzte Knete. Es gibt natürlich ganz viele Szenen da drin. Sie haben $25 noch. Sie brauchen was zu essen und sie brauchen Benzin und so weiter und. Und dann kommt er wieder mit einem blöden, billigen Spiel so für die Hand und mit einem riesen Sombrero-Hut, wie das heißt. Ne? Also nur so Blödsinn gekauft und so weiter. Aber er empfand das als so dermaßen wichtig in dieser Sekunde. Und das ist halt, ich find sowas gut. Also so praktisch das, was man dachte, jetzt würde passieren, genau das Gegenteil ist passiert oder was ganz anderes. Also er hat mich so von einer Szene zur anderen immer wieder überrascht. Immer wieder. Wir haben uns ein bisschen verfranst. Na und? Verfranst? Verfranst, Lloyd! Du bist heute Nacht ein Sechstel vom ganzen Weg durch die Vereinigten Staaten in die falsche Richtung gefahren! Für mich ist dieser Film alles gewesen. Also wenn ich zum Beispiel auch im Schauspiel nicht weiter wusste oder sonst irgendwas, dann habe ich mir überlegt, was würde Jim Carrey jetzt in dieser Situation, in dem Film machen oder sonst was oder in der Rolle machen. Und das hat mir immer geholfen. Es hat auf jeden Fall keinen Zweck, dass wir hier herumhocken und bloß jaulen. Wir sitzen in der Scheiße. Wir müssen langsam anfangen, uns wieder rauszuwühlen. Okay, genau. Du hast recht. Du hast wie immer recht, Leute. Wo willst du hin? Nach Hause! Zu Fuß, wenn's sein muss! Und man denkt so, oh Gott, was kommt denn jetzt noch? Es ist ja unangenehm, dazu zu gucken. Es ist ja peinlich und so und so. Dann winden sie sich in ihrer Art so dermaßen raus und stehen nachher als Sieger da. Und dieses Prinzip, das macht mich so anders. Finde ich so Hammer, wo man eigentlich die Leute so dermaßen unterschätzt und die sind nachher, ob sie es wissen oder nicht, die Helden. Und ich komme deswegen drauf, ganz spontan zu sagen, das ist mein Klassiker, weil ich vor 2-3 Tagen noch an diesen Film gedacht habe, der ja schon vor 93 gedreht worden ist oder 94, 95 irgendwie so in dem Dreh und dachte, das ist der Film, der mich am meisten beeindruckt hat, am meisten auch geformt hat, auch in der Schauspielerei, der mir am meisten gegeben hat. Ihre zwei Dinger sind ja echte Heuler. Wie meinen Sie bitte? Die Eulen, die sind wunderschön. Sind Sie Vogelliebhaber? Bitte? Oh nein, aber ich hatte früher einen Wellensittich. Hübscher Vogel. Deswegen ist es für mich der Klassiker überhaupt. Und das wird da auch in 10 Jahren wahrscheinlich auch noch sein.